Kundgabe 1010. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.07.1939. Veränderungen in der Schöpfung. Katastrophen nötig. In unendlich langen Zeiten ist so manche Veränderung vorgegangen in der gesamten Schöpfung. Denn die ursprüngliche Form war gebanntes Geistiges, das sich jedoch im Laufe der Jahrtausende aus dieser Form gelöst hat, also sich auch das Schöpfungswerk Gottes dauernd verändern musste, um dem Geistigen die Freiwerdung aus der Form zu bringen. Diese Umformung des ursprünglich Geschaffenen hat wiederum zur Folge, dass daraus schon ein geistiges Wirken erkannt werden kann, denn Leben ist alles, was sich verändert. Es ist aber nichts im Weltall, das seine Gestaltung behält in unveränderter Art. Es kann wohl Jahrtausende bestehen bleiben in gleicher Form, doch niemals wird diese ein Dauerzustand bleiben. Alles im Weltall muss sich verändern, denn nur so erfüllt es den Zweck, dem Geistigen Aufenthalt zu geben, das sich bilden soll zur Höhe. Und wenn nun alle diese Schöpfungen die Bestimmung haben, Träger geistiger Substanzen zu sein, so muss notgedrungen alles Zerstören der Form eine günstige Wirkung haben auf das sie belebende Geistige. Es muss der letzte Zweck der Materie sein, aufgelöst zu werden, um das Geistige in sich zu befreien. So wird auch jedes scheinbare Vernichtungswerk in geistigem Sinn nur zu begrüßen sein, obgleich es irdisch größten Nachteil nach sich zieht. Und nach jeglicher Zerstörung irgendwelcher Materie muss das Geistige daraus entweichen und also in ungebundenem Zustand den Menschen auf Erden sich zugesellen oder aber in der ihm zustehenden neuen, das heißt zum Fortschritt der Seele dienlichen, irdischen Hülle Aufenthalt nehmen. Und es wird daher jedes Neuerstehen in der Natur ungezählte geistige Wesen zur Reife bringen. Und es haben gerade die kleinsten, unscheinbarsten Schöpfungen Aufgaben zu erfüllen, die man in ihnen nicht vermutet. Es wird allgemein gesprochen, dass der Gott der Liebe nicht so grausam sein könne, ganze Landstrecken der Vernichtung preiszugeben. Doch es geht diesen Menschen völlig der Sinn dafür ab, dass unzählige Wesen ihrem Schöpfer danken für jede derartige Katastrophe, die zahllose geistige Wesen aus ihrem langen gebannten Zustand erlöst, und dass die gesamte Schöpfung nur zu dem Zweck da ist, dass diese Wesen fortgesetzt Aufenthaltsmöglichkeiten haben und solche oft durch Zerstörungen aller Arten entstehen. Dass so nach alle Katastrophen oder sonstige Naturereignisse, die ein Zerstören der Erdoberfläche zur Folge haben, ungemein freudig begrüßt werden, von den in langer Gefangenschaft weilenden Geistwesen, die nun eine neue Epoche ihres Wandelns auf Erden antreten und zu durchleben haben. Amen.